Prolog. Auf dem Dach des Royal Grand Hotels. Im Hintergrund der abendliche Verkehr. Vereinzelte Stimmen und undefinierbare Geräusche aus der Ferne. Wir stehen hier auf dem Dach des Royal Grand, einem der luxuriösten Hotels der Stadt. Es ist ein warmer Abend, kurz vor dem Beginn der Regenzeit. Einige Monate vorher. Monrovia. Die Zahl der Neuinfizierungen Roberts ist im Moment wieder etwas heruntergegangen. Aber wer weiß schon, was als nächstes passieren wird. Nach der Landung. Das ist das große Mysterium des afrikanischen Leidens. Kann uns das wirklich noch länger gleichgültig sein? Es ist doch der Kontinent, auf dem sich auch unsere Zukunft entscheidet. Wir sind jetzt hier erstmal in Sicherheit, aber für unseren jungen Gast hier sieht das anders aus. Sie hat erfahren, was es bedeutet, in ständiger Angst zu leben. Vielleicht muss man doch noch mal kurz erklären, wie die Übertragungswege der Ebola-Epidemie funktionieren. Dass die Menschen in erster Linie ihrem Fluchtimpuls folgen und glauben, dass allein in der Bewegung ihre Rettung liegt. In wissenschaftlicher Hinsicht sprechen wir auch von dem sogenannten kolonialen Fußabdruck. Die Hauptstädte der ehemaligen Kolonien sind immer mit den europäischen Hauptstädten verbunden. Dorthin werden jetzt Todesbotschaften verschickt. Die Absender sind Conakry, Freetown, Monrovia, Orte, von denen aus sich das Virus ausbreitet. Die No-Touch-Policy zwingt uns zu einem totalen Kontakt- und Berührungsverbot. Aber nicht jeder hält sich dran. Du bist mit dieser Gnade und Barmherzigkeit in Berührung gekommen. Also wenn du hast Handschuhe erlebt, wie Menschen einander helfen und dass es am Ende oft doch nicht reicht. Dann fühle ich nichts mehr. Möchtest du mal zu mir kommen? Ja? Möchtest du mal ein bisschen näher an die Kamera rein? Ja, so vielleicht. Genau. Ja? Und du stehst ja, so nah am Rand, komm doch zu mir. Ich merke, dass ich jetzt müde werde. So du vielleicht? Solltest aber lieber wach bleiben. Was macht sie hier? Für wen arbeitet sie? Du heißt Prudence. Oh mein Gott, das ist ja ein viel schönerer Name als meiner. Martha. Prudence. Prudence, das bedeutet Klugheit, Vorsicht. Solche Namensgebungen sind hier sehr üblich. Es ist ein Ausdruck eines ausgeprägten Selbstbewusstseins. Und jetzt fragen wir uns natürlich, ist der Virus gewissermaßen der Versuch der Natur, wieder die Herrschaft über dieses Land zu übernehmen? Prudence, willst du uns an die Hand nehmen? Willst du uns teilhaben lassen? Willst du uns deine Geschichte erzählen? Wie alles angefangen hat. Willst du uns erzählen, wie wir uns letztes Jahr kennengelernt haben und was dann passiert ist? Willst du uns das erzählen, Prudence? Machst du das, ja? Machst du das? I'm sorry, but no one is looking for you. Peace Island. Hörspiel von Rainer Merkel. Taxi. Der Fahrtwind weht ins Auto. Test. Hast du das gesehen, da vorne? Hä? Ach so. Da vorne. Okay, du meinst die Zelte mit dem Stacheldrahtverhauder, ja? Das ist die Emergency die Treatment Unit von den Kubanern. Ist wieder etwas heruntergegangen. Sieht aus wie ein großer schwarzer Beton. Nein, ich meine das Gebäude dahinter. Das ist das alte Gebäude des Ministry of Defense. Das steht allerdings schon seit ewigen Zeiten leer. Von 100 Betten sind gerade mal 10 belegt. Ja, vielleicht haben die Kubaner das nicht so gut hinbekommen. Ich meine, Organisationsgenies sind die ja nicht gerade. Was? Meinst du, die Kubaner weisen Patienten ab? Wollen die, dass das bei denen so leer ist, oder was? Ich finde es gut, wieder hier zu sein, wieder diese Luft einzuatmen. Diese Feuchtigkeit, das ist, als würdest du Wasser einatmen. Dann trink doch die Luft. Vielleicht trink sie einfach. Kurz erklären, wie die 100 Betten, davon sind 90 leer. Dahinter, guck, das ist das Peace Island. Kannst du beim Dunkeln ja gar nicht sehen. TJ hat gesagt, in Peace Island reicht ein einzelnes Gebäude. Ganz klein, ganz bescheiden. Apropos, wo ist TJ? Warum ist er nicht hier? Weiß nicht, ich hab gedacht, der bringt uns wieder hier runter. Der hat am Telefon gesagt, zieht euch warm an. No touch policy. Ja, der nimmt doch irgendwas. Nein, der ist einfach nur gut drauf. Die Kubaner. Die bauen ihr Krankenhaus sowieso bald wieder ab und dann sind wir zur Stelle. Ich finde diesen Wind. Ich liebe diesen Wind. Sorry, can I open the window? Just a little bit, so I can feel the breeze. Also, entschuldige, aber ich fände besser, wenn das Fenster zu wäre. Warum ist er nicht da? Warum lässt er uns am Flughafen hängen? Ja, wollen wir nicht, dass er unabhängiger von uns ist? Dass er endlich mal auf eigenen Füßen stehen kann, wenn wir nicht mehr hier sind? Übrigens, hast du irgendwas angefasst? Kopfstützen, Polster, Türgriffe? Yes, just a little bit, but I can open it myself. Is it possible? Warum machst du dir die Sorgen? Warum lässt er uns am Flughafen hängen? Dorthin werden jetzt Todesbotschaften verschickt. Dass er endlich mal auf eigenen Füßen stehen kann, wir sind hier. TJ hatte vielleicht was Besseres vor, hatte keinen Bock, den Pausenclown für uns zu machen. Die Absender sind Conakry, Freetown, Monrovia, Orte, von denen aus sich das Virus ausbreitet. Aber ihren Namen habe ich schon wieder vergessen. Martha aus Schweden. Thank you. Das Fenster, das geht einfach nicht auf. Er hat den Griff da vorne im Handschuhfach, aber er will den einfach nicht rausrücken. Sie hat diese Übung gemacht. Die No-Touch-Policy. Sie hat trainiert, sich selbst nicht anzufassen. Sie hatte so ein kleines Gummi am Handgelenk. Und jedes Mal, wenn sie sich versehentlich angefasst hat, hat sie das Gummi gespannt und... Was? Und hat sich wehgetan. Mit dem Gummi? Ja. Aber nicht jeder hält sich dran. Diese Leidensbereitschaft. Das ist typisch für Journalisten. Vor dem Eingang der Hotelbar. Randolph und Martha. Martha wäscht sich die Hände. Man hört das Plätschern des Ebola-Bucket. Hi. Damit hast du nicht gerechnet, was? Siehst du den Kellner da? Dem geht's heute gar nicht gut. Und die anderen haben auch keine richtige Lust. Also wenn du was trinken willst. Der Kellner hat Ebola? Er hat einfach ein Magengeschwür, traut sich nur nicht ins Krankenhaus. Martha. Und frag mich nicht, ob du mich auf einen Drink einladen kannst. Ich kenne den Besitzer, ich zahle hier eh nichts. Willst du mich nicht fragen, was wir hier machen? Hm? Wieso? Ich habe heute Morgen in der Schleuse von Evertu diese junge Ärztin gesehen, was die für einen Körper hatte. So sehnig und hager, total energetisch. Findest du oft bei skandinavischen Frauen. Körper, die was aushalten. Ja, ich bin kein Journalist. Ich wollte das nur sagen, damit du nicht das denkst... Das ist da unten am Meer, ganz nah am Strand. Ist wohl momentan das größte Ebola-Krankenhaus der Stadt. Und sie stand in der Schleuse. Sie war gerade in der Isolations-Area bei den Patienten gewesen. Direkt bei ihnen? Ja, also, und sie setzte ihre Maske ab und ihr Körper... Eine Mariendarstellung. Entrückt, das Profil wie ausgeschnitten. Ja, Wahnsinn. Recherchierst du das gerade? Der Pressemann von Ärzte ohne Grenzen hat gesagt, dass wir sie schonen müssen, also keine Interviews. Es war ganz still in ihrem Gesicht, so aufgeräumt und klar und geordnet. Ein architektonisches Gesicht, ein Gebäude. Das Leid fließt einfach ab, läuft an ihrer glatten, hellen Haut herunter. Und ich kann dich nicht zu was einladen? Kannst du dir bitte richtig die Hände waschen? Ich komme nicht von draußen, ich komme aus unserem Zimmer. Nee, so schnell geht das nur wieder auf. Im Hotel. Marius. Hotelbar. Randolph und Martha. Ich glaube, dir würde Marius gefallen. Wer ist jetzt Marius? Marius ist der Gründer unserer NGO. Und diese andere Ärztin, das kannte die gar nicht. Stress. Sie hatte diese Aura eines Menschen, der überhaupt gar keinen Stress kennt, weil sie in ihrer Arbeit Erfüllung findet. Und die Außenperspektive, die gibt es dann gar nicht mehr. Die kleinen Teilchen, okay, ja. Und jetzt interviewst du sie. Ich weiß nicht, vielleicht später mal sehen. Also diese ETU, das ist wirklich eine Welt für sich. In der Isolations-Area kannst du die Menschen umarmen. Menschen, die dem Tode geweiht sind. Du brauchst nur einen Schutzanzug, $25. Also wenn ich mich jetzt anhuste, dann ja. Sorry, wenn ich das sage, aber ich finde dich einfach sexy. Dann fliegt dieses kleine Teilchen hier direkt auf mich zu. Ich weiß, dass das problematisch ist, aber jetzt ist es einfach raus. Also du kannst davon ausgehen, dass man sich nur im Inneren der ETU richtig nahe sein kann. Also sozusagen in der Intensivstation, im Zentrum des Unglücks. Ja, aber nur, wenn du Schutzanzug trägst. Sich umarmen, das ist für diese Menschen der einzige Ort, wo das geht. Diese kleinen Teilchen. Ist das so kitschig? Was? Dich sexy zu finden. Die Kellner, die bewegen sich hier wie in Zeitlupe. Sind die irgendwie... Hast du Angst? Vor dir. Okay. Ah, da kommt einer. Ja, dann bestell doch mal was. Bist du das? Bist du schon wieder zurück? Da ist ja ein Tier. Ein Tier? Siehst du es nicht? Das ist ein Reh. Was hat es denn im Maul? Papier. Das ist das Haustier hier. Tiere sieht man hier selten, die meisten werden sofort gegessen. Kommst du jetzt mal in die Gänge oder hast du keinen Durst? Sorry. Can we have two club beer, please? Und ihr fahrt morgen ins Landesinnere? Morgen früh, ja. Willst du mit? Ich weiß nicht, hasst es diese NGOs? Ja, das ist unsere Partnerorganisation. Eine lokale NGO. Besteht nur aus Liberianern. Hans Rosling kennst du ja bestimmt. Der hat mir das mal erklärt. Schon nach einer OP kann es passieren, dass dein Körper sich zu Selbstheilungsgründen hochheizt. Oder du gehst hier durch die pralle Sonne und kurze Zeit später bist du 0,3 Grad wärmer. Und dann kommst du aus diesem Land nicht mehr raus. Bei mehr als 37,5 behalten die dich hier. Kommt dein Freund auch mit? Vor dem Haus. Randolph füllt Desinfektionsflüssigkeit in Sprühflaschen. Also nee. Nein, danke. Also wirklich nicht. Wir haben unglaublich viel Spaß gehabt. Also mit diesem Reh in der Hotelbar. Diese Frau löst in mir, ich weiß das nicht. Die geht mir einfach auf den Zeiger. Okay, dann siehst du mal von der geschäftlichen Seite aus. Vielleicht können sie uns helfen. Im Haus. Der Bus wartet abfahrbereit. Draußen auf der Straße. Einige Bewohner des Dorfes sind übrigens Muslime, nur damit du da Bescheid weißt. Die waschen ihre Leichen. Und genau das wollen wir ihnen vermitteln, dass diese Waschungen, die im muslimischen Glauben unverzichtbar sind, also jetzt geradezu selbstzerstörerische Auswirkungen haben. Sorry, das sind die Superverbreiter. Superverbreiter. Ich finde solche Ausdrücke. Entschuldigung, aber ich habe die letzten 6 Wochen nichts anderes gemacht als Ebola. Was? Together we can stop. Ebola. Together we can stop Ebola. Unsere Studenten singen das. Sie können dir das beibringen, falls du dir etwas beibringen lassen willst. Die Schweden retten Together die Welt. Together we can stop. Was machen die Schweden hier? Ich finde das Haus schön. Sie kennt beeindruckend. Klar kennt sie Hans Rosling. Es ist nur gemietet. Und wir sind selber Gäste hier. Er ist Arzt und Psychoanalytiker und... Prudence hat keine Zeit. Martha, wir müssen noch die Temperatur messen. Bei den Studenten haben wir das schon gemacht. Du bekommst dann einen kleinen Zettel, also wie alle, mit der Temperaturangabe an das Hemd getackert. Na, dann herzlichen Glückwunsch. Oder? Nein. Von draußen ist ein Hupen zu hören. Ich sehe gerade... Aber warum denn nicht? Wenn ihr mir mein T-Shirt nicht kaputt macht? Sie will hier einen Film. Im Landesinneren hat es 100 Tote gegeben, allein in den letzten 24 Stunden. Schade. Ich sehe gerade. Aber warum denn nicht? Ich fahre nicht mit. Ich sehe gerade. Ich möchte hier niemandem im Weg stehen. Weißt du, sie will hier einen Film drehen. Ist das nicht irre? Lautes Hupen. Zwei. Im Landesinneren. Randolph und Martha sitzen vorne, neben dem Fahrer in einem klapprigen Toyota-Bus. Die Studenten hinten. Schlaglöcher und der schlechte Zustand der Straße behindern die Fahrt. Er hat sogar eine Tanztherapie gemacht. Und warum erzählst du mir das jetzt? Weil eine Tanztherapie hilft, sich körperlich besser auszudrücken. Und das soll ich jetzt sexy finden, oder was? Meine Tochter ist magersüchtig. Ist sie das? Das ist ihr Universum, ihr Körper. Und dann betritt sie dieses Universum und lässt da die ganze Menschheit hinter sich. Sie hungert und magert immer mehr ab. Sie versucht, dieses Universum, in dem sie eingeschlossen ist, zu verlassen. Sie versucht, da rauszukommen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Und was sagt sie dazu, dass du hier bist? Ich habe es ihr nicht erzählt. Sie heißt übrigens Caroline. Das ist ja wunderschön. Hörst du das? Das singen. Sie singen den Anti-Ebola-Song. Warte, das muss ich aufnehmen. Kannst du mal mein Mikrofon halten? Was? Ich habe sie gefragt, warum hast du mich so sehr, deinen eigenen Vater, dafür, dass ich dein Vater bin, oder? Ja, weil du nie da bist. Hat Marius auch eine Tochter? Nee, er hat mich. Warum ist denn das Mikrofon so lang? Willst du damit jemanden umbringen? Im Haus. Das Wohnzimmer ist nur spärlich eingerichtet. Marius läuft barfuß, während Prudence Schuhe trägt. Ihre Schritte sind auf dem Steinfußboden deutlich zu hören. Prudence? Prudence! Kannst du mich sehen? Sag bloß nicht ja. Ich rufe jetzt mal jemanden an. In Deutschland. Wunder dich nicht. Ich telefoniere jetzt mal mit... Hallo, ja? Miriam. Ich bin in Monrovia. Randolph ist im Einsatz draußen. In irgendeinem gottverlassenen Dorf. Wir erfinden uns jetzt gerade ganz neu. Die Menschen stecken sich hier nämlich unterwegs an. Einfach so. Wie diese traditionelle Heilerin. Sie hat einem Mann, der plötzlich auf der Straße zusammengebrochen ist, die Füße massiert. Und dieser Akt der Anteilnahme hat das Virus weitergetragen. Damit hat sie es dann in ihr Dorf gebracht und wenige Tage später... warte mal. Prudence, du stehst hinter mir, ja? Und deswegen möchte ich so schnell wie möglich ein Team zusammenstellen mit unseren besten Leuten. Und da wollte ich dich fragen, ob du nicht Lust hast... Wollen wir Miriam nicht erlösen? Sie arbeitet in Nürnberg. Weißt du, wo das ist? Nürnberg? Ist das nicht furchtbar langweilig? Im Bus. Martha spielt den aufgenommenen Song vom Band ab, unterbricht die Aufnahme jedoch immer wieder, um sie dann wieder neu zu starten. Hör dir das an. Wahnsinn, wie kraftvoll der Gesang ist. Ja, es ist ja eigentlich kein Gesang, es ist so eher... So voller Energie und Zuversicht. Eher so ein Sprechgesang, wie ein Chor, Findest du, die Aufnahme ist gelungen? Ja, schon. Weißt du, dadurch, dass ich das aufnehme, überträgt sich die Energie auf die Zuhörer und dann ist diese Angst vor der Krankheit gebannt. Ja, die Aufnahme ist gut. Toll, dass das jemand mal dokumentiert. Weißt du, warum das Mikrofon so lang ist? Nee. Damit mich keiner anspuckt. Und wenn sie singen? Wenn man singt, dann spuckt man doch nicht. Wir sind da. Da ist es. Das ist das Dorf. Das? Ja. Gib's mir bitte die Sprühflasche. Das hier. Das da vorne. Ja, klar. Also, okay. Wir werden von Haus zu Haus gehen. Die meisten Toten hat es am Ende des Dorfes gegeben. Woher weißt du das? Im Haus. Jetzt zeige ich dir mal was. Meine Finger passen hier gerade so rein. Am Dorfrand. Randolphs und Marthas Schritte auf dem aufgeweichten Erdboden, während sie sich dem Dorf nähern. Natürlich haben wir vorhin telefoniert. Die Studenten, die kennen hier jemanden. Hast du das nicht bemerkt? Wie dieser junge Mann da zugestiegen ist an der Kreuzung vor einer Stunde? Ich habe überhaupt nichts bemerkt. Das war unser Lotse. Wie still das hier ist. Fass einfach nichts an. Lebt okay? Überhaupt noch jemand? Keine Tiere. Keine Menschen, auch nicht den Boden. Bück dich nicht, halt die Hände ganz nah am Körper, okay? Ich fass nichts an. Okay, also, wir gehen zuerst zu den Häusern. Wir müssen hier herausfinden, wie viele Menschen gestorben sind. Mhm. Im Haus. Miriam, hallo? Wir haben hier extra Handschuhe angezogen. Prudence, du musst jetzt die Geschichte erzählen. Prudence hat eine wunderschöne, wirklich rührende Geschichte erfunden. Joanne Baez ist eine Sängerin, die Stimme verloren hat und trotzdem weiter singt. Das hat dir deine Lehrerin beigebracht, was? Am Ende hat sie nur noch für die Tiere gesungen. Sie haben sich bei ihr eingefunden an ihrem Institut für gewaltfreie Kommunikation und dort haben sie dann stundenlang ihrer wunderschönen Stimme gelauscht. Aber eigentlich geht es dabei gar nicht um Joanne Baez, sondern darum, wie die Tiere, also alle Tiere, gegen die Menschen kämpfen, die eine ganz furchtbare Krankheit haben, in deren Verlauf sie beinahe alle sterben. Und die Tiere, die machen sich schließlich auf den Weg. Es wird eine lange und traurige Wanderung. Warte mal, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Wo willst du denn hin? Nein, hier ist doch alles abgeschlossen, Süße. Was? Verstehe dich nicht. Im Dorf. Guck mal, dieser Hund da. Hallo? Sorry, can you please? Guck mal, der Hund hat doch eindeutig das... Oh Gott, mir fällt zum ersten Mal auf, wie nackt so ein Tier sein kann. Dieser Hund, der hat doch eindeutig, das ist doch... Der ist so verletzt. Guck doch mal, der hat doch da Blut an der Schnauze, oder? Mein Gott, warte mal, ey. Hey, sorry! But I'm a little concerned. Nein, guck mal, das ist doch eindeutig, das ist doch Blut. Oder? Martha! Jetzt kommt's schon, das ist die Gelegenheit. Ich wollte den Hund fotografieren. Die Frau hat sich einverstanden erklärt. Welche Frau? Na, die Frau, deren Kind gestorben ist. Du musst die Maske aufziehen. Zieh die Maske auf. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was passiert, wenn sie die Wahrheit erfährt, wie sie darauf reagiert. Die Wahrheit? Ja, die Wahrheit, die sich hinter dem Tod dieses Kindes verbirgt. Aber was willst du denn von der? Ich frage sie, wie sie sich fühlt. Sie hat gesagt, jetzt wo ihr hier seid, fühle ich mich schon wieder besser. Ich wollte den Hund fotografieren. Jetzt komm, jetzt pass auf, dass du nicht stolperst. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist so heiß. Als hätte die Luft sich, als würde sich die Luft zusammenballen und mir geradewegs ins Gesicht spucken. Ich. Zurück im Haus. Fuck. So viel Kraft und Leidenschaft können nur Tiere haben, oder? Und jetzt, nach dieser langen und erschöpfenden Wanderung, kommen sie schließlich an. Sie erreichen das Land der Prinzessin. Sie laufen bis zu der Stelle, wo sie unter das Grab kriechen können. Es ist das Grab der Prinzessin Prudence, die gerade feierlich beerdigt worden ist. Nacheinander kriechen die Tiere also unter das Grab der Prinzessin und machen es sich dort gemütlich. Nur ein Tier. Es kriecht immer weiter. Immer weiter und immer tiefer unter das Grab. Und das Blut der Prinzessin tropft langsam aus dem Sarg. So langsam. Prudence! Willst du den Schlüssel nicht mir geben? Wieder im Dorf. Martha und Randolph betreten ein Gebäude, das von seinen Bewohnern verlassen worden ist. Jetzt? Nein, warte noch. Sie ist noch mal ins Haus gegangen. Was macht die denn da? Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat ein Geschenk für uns. Soll ich sie fotografieren, wenn sie rauskommt? Nein, ich möchte mit ihr darüber reden. Was? Sie soll sagen, wie sie sich dabei fühlt. Sie hat doch schon mal jemanden verloren, ihren Mann, der ist im Wald verschollen. Was ist denn hier überhaupt los? Warum sieht das hier so aus? Warum sind alle Wände schwarz? Na, ist doch klar, was hier passiert ist. Siehst du das nicht? Lass uns hier rübergehen. Hier zu dem kleinen Fenster. Mann, wo sind denn die Studenten? Sind die sind bei den anderen Häusern oder Studenten? Was? Wieso sagst du eigentlich immer Studenten? Ja, weil, also, einige von denen studieren wirklich. Und darauf sind wir sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Du meinst, dass ihr aus ehemaligen Kindersoldaten wieder Menschen gemacht habt? Studenten. Ich fürchte, es fängt gleich an zu regnen. Was ist das hier? Das ist das Virus. Wie bitte? Ja, das ist das Virus, wie es aus dem Boden wächst. Was? Sag mal, ist das dein scheiß trockener Humor? Was? Ist das dein scheiß trockener Humor? Nein, ich habe keinen trockenen Humor. Es ist die Flüssigkeit da, wo der Fußboden aufgebrochen ist. Wie du geguckt hast. Sie kommt. Ich spreche mit ihr. Im Haus. Jetzt warte mal. Findest du das nicht ein bisschen zu grausam? Wollen wir nicht mal zu der Stelle zurückgehen, wo sie angekommen sind? Es regnet. Und das Grab der Prinzessin versinkt immer mehr in... Prudence, es ist genug. Jetzt reicht es. Im Inneren des verlassenen Gebäudes. Ein stetiges Tropfen von Wasser ist zu hören. Nein, ich mach das nicht. Was? Nein, ich lass das nicht zu. Ich will sie fragen, wie man das als Mutter erträgt. Nein. Das ist eine ganz legitime Frage. Nein. Du musst doch gar nichts sagen. Das fühlt sich falsch an. Es geht doch um den Prozess, den Moment. Ich mach das nicht. Mein Gott, ist dir irgendwas zu Kopf gestiegen? Explodiert gerade was bei dir? Dann mach's doch selber. Ich kann nicht das Mikrofon halten, mit ihr sprechen und gleichzeitig aufpassen, dass mir nicht der Schweiß in die Augen läuft. Kannst du mir mal ein Taschentuch geben? Nein. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Ich schaue mir dieses Haus an oder ich schaue auf die Fensteröffnung oder auf die Tür. Tut mir leid, ich muss jetzt einfach mal einen Schritt zurück machen. Im Haus. Was ist mit diesem Tier? Diesem Tier, das sich auf die Suche gemacht hat. Ist das TJ oder bin ich das? Möchtest du mir das vielleicht verraten? Ich soll sein Versteck finden, ja? Und dann soll ich ihm sagen, dass wir sauer auf ihn sind, weil er mit dem ganzen Geld abgehauen ist. Hey, du weißt genau, dass das Betrug ist. Dass du mich austricksen willst. Warte, ich lass mich nicht austricksen, auf keinen Fall. Wo läufst du denn hin? Das geht nicht. Miriam? Hallo, hörst du mich? Miriam, ja, das genau wollte ich noch ganz kurz sagen. Aber bitte, das behältst du jetzt für dich. Ich glaube, dass wir uns von Randolph trennen müssen. Wir brauchen jemanden mit einem frischen, unverstellten Blick, dass wir hier das gesellschaftliche Engagement stärken und sich die Leute selber helfen können. Wir müssen Abschied nehmen von der Idee, dass nur immer wir helfen. Prudence! Hallo! Hm. Was bist du denn? Na super. Jetzt hast du versucht, die Tür aufzuschließen. Prudence! Im Dorf haben sich die Bewohner vor den Studenten versammelt. Fangen die jetzt mal langsam an mit ihrem Awareness-Training? Geht gleich los. Und wo ist mein Taschentuch? Wozu brauchst du denn jetzt ein Taschentuch? Jetzt hör doch mal auf, weil ich es eben brauche. Können Hunde eigentlich auch Ebola bekommen? Ist es möglich? Du kannst ihn ja fotografieren. Es kann jeden Moment anfangen zu regnen, dann brauchst du auch kein Taschentuch mehr. Oh Gott, mir ist total heiß und der Schweiß, der läuft mir die ganze Zeit in die Augen. Don't touch the person you are in love. Don't touch her. Don't touch anybody that you are in love with. Sind wir nicht zu nah? Wir sind weit genug weg. Sie erklären Ihnen das gleich. Das Weinen, das ist nur ein Teil davon. Wo ist sie denn, verdammt nochmal? Ich kann sie nicht sehen. Die alte Frau kommt bestimmt. Was ist denn an dem Weinen so gefährlich? Das Weinen an sich, das Weinen danach, nicht das Weinen davor. Ich habe Angst, dass sie uns durch die Lappen geht. Siehst du sie irgendwo? Du kannst hier nicht einfach irgendjemanden ansprechen und ihn fragen, wie man sich fühlt, wenn man gerade sein Kind verloren hat. Und sie weinen über sich selbst? Nein, aber sie warnen davor. Die Liberianer sagen, sie sind ein Volk der Tränen. Sie weinen zu viel, weint nicht, das rufen sie. Oh Gott, mir ist so schwindelig. Die Tränenflüssigkeit ist übrigens auch ansteckend. Und wenn jetzt jemand aus dem Krankenhaus zurückkommt, also jemand, der überlebt hat, und wenn seine Frau ihm dann zum Beispiel erlaubt, wenn sie Sex haben und er einfach so in ihr kommt, dann kann es sein, dass sie ein paar Tage später krank wird und stirbt. Während ihr Mann überlebt und das liegt dann an der Körperflüssigkeit. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich bring dich zum Bus. Nein! Ich bleib hier, ich muss das aushalten. Ich kann dir nicht mehr zuhören. Ich halte dich nicht mehr aus. Ich wollte dir was sagen. Was denn, um Gottes Willen? Ich finde, das Wichtigste ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie nicht in der Gegenwart der Toten weinen. Wenn du in der Gegenwart eines Toten weinst und den Toten mit den Tränen bedeckst und dich über ihn wirfst, dann ist das total gefährlich. Der absolute Horrormoment. Hast du das gemeint? Im Haus. So, sei mir nicht böse. Ich muss das tun. Ich muss dich festhalten. Das tue ich in deinem Interesse. Und außerdem regnet es. Willst du bei diesem Wetter nach draußen gehen? Im Dorf. Ich halte diese Verlogenheit nicht mehr aus. Ich kann es nicht ertragen, dass man einer Frau, nur weil sie alleine mit ihren Kindern ist und keinen Mann mehr hat, so etwas nicht zumuten will. Aber wegen einem Hund, da brichst du in Tränen aus. Ich habe Anteil genommen, nichts weiter. Und ich soll sie in dieser Ungewissheit lassen, ja? Ist das etwa nicht grausam? Sag mal, interessiert es dich überhaupt nicht, was ich dir vorhin gesagt habe? Also, was ich dir vielmehr sagen wollte? Du bist kein Journalist, du bist niemand. Was? Ja, du bist niemand, der es mit der Wahrheit zu tun hat. Die Studenten rufen nach dir. Die rufen nach mir? Ja. Wieso? Vielleicht wollen sie mit dir zusammen den Hund beerdigen. Ich kann jetzt nicht. Du sollst auch etwas sagen. Sie haben den Dorfbewohnern gesagt, dass der Mann aus Deutschland das Wort an sie richten will. Los, geh schon. Das ist bestimmt wichtig für eure NGO. Aber was soll ich denen sagen? Das war überhaupt nicht geplant. Du kannst ihnen ja erzählen, wie geil du auf mich bist. Dass du mich am liebsten gleich hier an Ort und Stelle durchficken willst. Und alle schauen zu, das ist es doch. Das ist es doch, was du mir sagen willst, oder? Du kannst es ihnen ja jetzt sagen. Du hast hier doch nicht mehr alle. Ich gehe jetzt zu dieser Frau. Ich lasse es nicht zu, dass sie von uns allen hier betrogen wird. Sie soll wissen, was hier passiert ist. Sie soll endlich die Wahrheit wissen. Im Haus. Nein. Ich werde dich nicht schlagen. Nein! Aber das lasse ich nicht zu. Wo es draußen in Strömen regnet, wir werden im Schlamm versinken, meine Süße. Willst du um Entschuldigung bitten? Für das, was dein Bruder getan hat? Wir können später in die Kirche gehen, wenn du das unbedingt willst, wenn es aufgehört hat zu regnen und sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Das tun wir. Versprochen. Willst du mir jetzt endlich mal erzählen, wie es weitergeht? Deine Geschichte. Und was machen die Tiere jetzt? Weißt du, ich mag es nämlich nicht, wenn das Ende offen bleibt. Und man nicht weiß, wie es weitergeht. Warte. Im Dorf. Der Hund verbrennt. Warte. Leises Zischen und Ziehen des brennenden Fleisches im Feuer. Warte. Randolph hustet und wendet sich ab. Seine Schritte sind noch eine Weile zu hören, während er sich immer mehr entfernt. Der Hund verbrennt. Leises Zischen und Ziehen des brennenden Fleisches im Feuer. Und was machen die Tiere jetzt? Meine Süße. Wir können später in die Kirche gehen. Nein. Hotelzimmer von Randolph und Marius. Die Klimaanlage ist auf maximale Leistung eingestellt. Marius ist mit Aufräumen und Reinigungsarbeiten beschäftigt. Und dann erzählt sie ihr, was? Dass ihr Kind... Sieh sie aus. Don't touch. Ja, alles. Sieh alles aus. Die ist verrückt. Die geht zu der Frau, die gerade ein Kind verloren hat, gerade an Ebola gestorben ist und Leg sie sagt... Leg die Hose in den Vorraum neben die Tür. Ich hab sie doch noch an. Zieh sie aus. Zieh einfach alles aus, was mit der Außenwelt Kontakt gehabt hat. Ich soll hier nackt in diesem eiskalten, runtergekühlten Hotelzimmer bleiben, im Bett, als würde ich sterben? Du hast mich doch dazu überredet, dass wir uns ein Hotelzimmer teilen. Weißt du, wie teuer hier die Zimmer sind? Leg sie hier in den Vorraum. Das ist dann so eine Art Schleuse. Warte, ich schieb den Koffer hier rüber. Das markiert die Zone, in der die Dinger liegen, die wir reinigen müssen oder am besten gleich wegschmeißen. Und dann sagt sie dieser Frau, einer Mutter von 6 Kindern, die schon alles erlebt hat in ihrem Leben, sie sagt, es stimmt gar nicht, dass das Kind gestorben ist. Oder wir legen sie einfach in die Sonne. Und dass nicht nur ein Kind gestorben ist, die anderen 5. Ich habe 3 Hosen dabei. Soll ich dir eine leihen? Die sind auch gestorben. Wer? Die anderen 5. Oder anders gesagt, sie hat alle ihre Kinder verloren. Ich hab die Hose ausgezogen. Okay, jetzt das Hemd. Hast du mir zugehört? Ja. Alle. Sie haben ihr erstmal nur von dem einen erzählt, dem Jüngsten. Aber dass die anderen auch tot sind, das wollen sie erst gar nicht sagen. Aber dann hat es Martha ihr gesagt. Verstehst du das? Alle Kinder sind gestorben. Nicht nur das eine. Sie sind sogar noch vor dem Kind, von dem sie erzählt haben, gestorben. Hast du das gehört? Nee, du warst... in der Kirche und hast gebetet. Ich verschone dich besser damit. Mit was? Ich durfte nicht neben ihr sitzen. Sie haben die Kinder und Erwachsenen getrennt. Einmal habe ich sie aber gesehen. Ihr Gesicht war nicht wiederzuerkennen. So ernst und feierlich hat sie geschaut. Soll ich die Unterhose auch ausziehen? Ja, ich glaube, es ist besser. Ich glaube, dass es besser ist für dich, wenn du sie auch ausziehst. Ihr Bruder ist im Krankenhaus. TJ. In der Labatou. Aber es ist doch... Er hat sich infiziert. Deswegen hat er uns nicht abgeholt. Es war etwas Schwieriges herauszufinden, aber Prudas hat es mir schließlich gesagt. Er ist in Intensivbehandlung in der ETU. Niemand kann zu ihm. Ja, das Krankenhaus am Strand. Was ist das denn hier? Auf sie werfen. Was? Diese Nüsse hier, dieses kleine Tütchen. Das war in deiner Hosentasche. Du durchsuchst meine Hosentasche? Ich helfe dir. Die habe ich geschenkt bekommen. Die alte Frau hat sich bei uns bedankt und mir diese Nüsse gegeben. Diese Männer in ihren Tarnschutzanzügen mit TJ, schafft er das? Das ist für sie. Das Blut tritt aus sämtlichen Körperöffnungen. Es hört gar nicht mehr auf. Die Adern werden von dem Virus Was durchlöchert. Du hast auf einmal so viele Körperöffnungen, da kannst du gar nicht mehr mitzählen. Wieso stehst du nicht auf? Ich hab nichts anzuziehen. Warum sterben denn hier alle? Ich frage an der Rezeption. Kannst du nicht bitte diese furchtbaren Handschuhe ausziehen? Du musst dich zur Abwechslung mal ein bisschen in Geduld üben. Es kann sein, dass TJ stirbt. Aber... Und dann ist Prudence ganz allein. Hotelzimmer von Martha. Martha reinigt ihre Ausrüstung mit einem Spray. Sie arbeitet mit großer Intensität und Konzentration. Zwischendurch hält sie inne und atmet langsam ein und aus. Die Geräusche vermischen sich zunehmend. Hotelzimmer von Randolph und Marius. Und ich habe ihn verdächtigt, das Grundstück einfach verkauft zu haben. Ich dachte, der hat sich aus dem Staub gemacht. Das würde TJ doch nicht tun. Haut einfach ab aus Peace Island. Das würde TJ niemals machen. Prudence hat gestern noch mit ihm telefoniert. Da hat er noch gelebt. Ja. Ich muss mir unbedingt eine Hose anziehen. Kannst du mir vielleicht doch eine leihen? 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass er durchkommt. Aber in der Phase, in der er jetzt ist, da kann man das einfach nicht sagen. Ich habe noch gedacht, ich könnte diesen Hund vielleicht für meine Tochter mitnehmen. Denn das wir dann kann zwei keiner haben. Sagen. Also zwei ist doch besser als einer, oder? Aber dann hat sie... Ich meine, ich habe weggeschaut, als sie ihn verbrannt haben. Ich habe gedacht, man muss hart sein. Vielleicht solltest du mal ein bisschen entspannen. Wenn man das Virus besiegen will, muss man hart sein. Einfach meine durch. Tochter hat Bulimie. Sie kotzt einfach alles aus. Vielleicht hätte so ein Tier ihr geholfen, wieder zu sich zu finden. Wir fahren morgen ins Krankenhaus. Wenn wir nicht direkt zu ihm können, müssen wir trotzdem in seiner Nähe sein. Wenn ich etwas in ihr, das ist stärker als sie selber und das will sie vernichten. Ja. Ich rufe die an. Doch, ich rufe sie jetzt an. Und dann sage ich ihr, dass ich hier bin und dass ich an sie denke. Das lässt du mal schön sein. Schlaf lieber und schau, dass du morgen wieder zu Kräften kommst. Ich bin an der Bar. Parkplatz vor dem Hotel. Wie geht's ihm? Er schläft. Und du? Sie wollen jetzt was über Science machen. Es soll alles wissenschaftlicher werden. Ich treffe mich gleich mit Hans. Dem berühmten Hans Rosling. Ja, wir kennen uns aus Stockholm. Er vertraut mir. Er kann die Menschen wirklich begeistern. Allein mit der Schönheit von Statistiken. Der Schönheit der Zahlen. Zahlen, um das alles hier in den Griff zu bekommen. Um was in den Griff zu bekommen? Rosling sagt, es ist ein Ungeheuer, das kurz untergetaucht ist und wir wissen nicht, wann es wieder auftaucht. Weil jetzt weniger Menschen an Ebola sterben. Und ausgerechnet jetzt sind alle gekommen, um Krankenhäuser zu bauen. Das macht man eben so. Das machen alle hier. Willst du mit? Wir fahren ans Meer. Ins Golden Beach. Ich muss zurück zu Randolph. Normalerweise tritt er in Davos auf und er trifft wichtige Politiker. Gestern hat ihn Zuckerberg angerufen. Aber hier ist... Es gibt einfach nicht genug Informationen. Deswegen hat er den Mitarbeitern des Gesundheitsministeriums auch Scratchcards für ihre Telefone gegeben. Dann können sie wenigstens anrufen, wenn sie jemanden haben, den es erwischt hat. So doof das jetzt klingt, aber bei Hans, da hat man das Gefühl, er kann ein Land ganz allein retten. Und ihr fahrt jetzt zum Golden Beach? Ja, ich habe Hans dazu gezwungen, dass er meine Auszeit bekommt. Er ist so ein Mensch, der sich total verausgabt. Jemand, der wertvoller ist als... die anderen. Er ist wertvoller als wir, als ich. Als du. Tut mir leid. Ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, ich bin nichts wert, bis ich Randolph getroffen habe. Ich bin weniger wert als Hans. Aber ich weiß das. Ich fühle mich gut damit. Ich glaube, dass du mich anlügst. Hans? Hans? Siehst du uns? Hier. Hotelzimmer von Martha. Das Fenster ist offen. Vom Parkplatz vor dem Hotel hört man gelegentlich Fahrzeuge ankommen und abfahren. Manchmal denke ich... Was denkst du? Dass es mir eigentlich total gleichgültig ist, mit wem ich ficke. Das denkst du? Ja. Möchtest du, dass ich wieder etwas Therapeutisches sage? Was sind das für Nüsse? Willst du ein paar? Ich habe irrsinnigen Hunger. Traust du dich? Was? Ich glaube, es ist besser, wenn du sie nicht isst. Willst du mich verhungern lassen? Fuck. Fuck her. Fuck him. Wenn ich mit einem Mann ins Bett gehe, denke ich, das ist das Normalste von der Welt, dass er seine Leistung bringt. Die Leistung, das ist ja eine Übersetzung seines Begehrens, oder? Und so gesehen spielt es für mich keine Rolle, welcher Mann das ist. Schockiert dich das? Ich bin kein Therapeut. Ich bin nicht gekommen. Ich wollte nicht, dass du kommst. Danke. So jemand wie Rosling. Also die Idee der Quantifizierung und dass man alles berechnen kann. 1,5 Milliarden Menschen haben eine Glühbirne und eine Waschmaschine. Und 4 Milliarden haben nur eine Glühbirne und 1,5 Milliarden haben weder das eine noch das andere. Das ist das Ende der Psychoanalyse. Fuck. Dieses kleine Mädchen, Prudence. Stimmt es, dass du der Vater bist? Das bildest du dir nur ein. Ihr Bruder ist einer von unseren Kindersoldaten, die wir hier auf die Beine gebracht haben. Einer unserer Studenten, aber wer weiß, ob er jetzt überhaupt noch am Leben ist. Ich verstehe gar nicht, warum ich dich mag, ehrlich. Du brauchst einfach zu lange, bis du kommst. Da bin ich vor dir gekommen. Wir sind beide grausam. Ich esse jetzt eine von deinen Nüssen, ja? Soll ich? Hotelzimmer. Marius? Randolph. Was ist ab? Ich, im Hotelzimmer von Martha. Aber danke, ich versuche meine Tochter zu erreichen. Du hast mich eingeladen. Ist Randolph dein Freund? Ich meine... Wir haben eine NGO. Erzählst du Randolph von uns? Nein. Wieso? Ist in Deutschland irgendwas passiert? Ich... Manchmal ist es besser, wenn man die Wahrheit sagt. Ach, scheiße, ich schaff das nicht. Ich kann morgen früh nicht mitfahren nach Peace Island. Ist dir kalt? Soll ich dich zudecken? Nein. Bestimmt nicht. Du sagst ja immer die Wahrheit. Ich muss das mit der Redaktion klären. Ich gehe nachher noch aufs Dach telefonieren, welche Botschaft wir mit dem Film transportieren wollen und so weiter. Wir sind grausam zueinander gewesen. Aber es war gut. Es war ein geiles Gefühl. Ich dachte, jetzt gleich schlägt es in Schmerz um, oder... Marius? Ich muss jetzt arbeiten. Ich habe eben noch gedacht, es wäre schön, wenn du in dem Film vorkommst. Aber jetzt denke ich... Du bist besser doch nicht dabei. Fuck. Fuck. Fuck. I know it's hard. Fuck. Peace Island. Der aus Wellblechhütten und unbefestigten Straßen bestehende Stadtteil steht nach einem schweren Gewitter halb unter Wasser. Randolph und Marius sitzen im Wagen. Die Scheibenwischer laufen auf Hochtouren. Und überall dieser Schlamm. Die Straße ist gar nicht mehr zu erkennen. Kannst du es nochmal versuchen? Du, nicht passiert nichts, er geht nicht. TJ schon mal gar nicht. Aber jetzt wissen wir wenigstens warum. Aber das, warum. Keinen Sinn. Aber das könnte es auch sein, zu arbeiten, nur weil es dich anwidert, ein bisschen Wind zu machen. Was ist da mit den beiden Stahltüren? Mann, was wir brauchen, das hat kein Dach. Sind Grass. Wir könnten also von oben einsteigen. Das ist wirklich ein sehr kleines Krankenhaus. Ich finde, es ist ein sehr schöner Ort. TJ hat ein Gespür vor Ort. Es Er klettert da einfach so aus seinem Überlebenskampf raus und gibt der Washington Post gleich ein wir Interview. Wir haben kein Problem, raus in die Dörfer zu Und dann die diese Sonnenbrille, die er angehabt hat. Wie viele Tote hast du gesagt? Also ich fand es einfach nur widerlich. Randolph steigt aus dem Wagen aus. Wie cool ist das denn, mit 0,5%iger Chlorlösung zu Hause alles zu desinfizieren, damit niemand angesteckt wird und sich dann mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren lassen, weil er eben weiß, weil er genau weiß, dass es ihn erwischt hat. Ja. Er hat ohne uns überlebt. Er ist geschafft, ganz allein. Dann haben wir gar keinen Anteil und diese Journalisten schon mal gar nicht. Wir hätten genauso gut auch zu Hause bleiben können. Ach, magst du die Journalisten auf einmal nicht mehr? Diese Stahltüren, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Das soll TJ entscheiden. Überlassen wir das ihm. Darf ich mich auch mal ein bisschen einbringen? Ich bin ja schließlich noch irgendwie sowas wie der Geschäftsführer. Ich habe doch Prudence gefragt. Wie geht das denn mit dieser Geschichte weiter, mit den Tieren, die sich unter dem Sarg versteckt haben? Ist das jetzt ein offenes Ende, oder was? Randolph setzt sich wieder in den Wagen. Aber so ist das eben, hat sie gesagt. Die Tiere hängen jetzt im Schlamm fest und kommen nicht weiter. Aber wenn ich unbedingt will, hat sie gesagt, kann ich ja der Hund sein. Also Bulimie, mit solchen Sachen sollte man nicht Spaß haben. Der Hund? Bist du in der Geschichte irgendeines Kindes schon mal ein Hund gewesen? Und das weißt du genauso wie ich, dass das kein Krankenhaus ist. Darüber möchte Telefonanruf. Vibrieren in Randolphs Hosentasche. Die Abrechnung auftauchen lassen als Liebesbeweis. TJ hat sein eigenes Erbrochenes aufgewischt, den Arzt angerufen und sich dann freiwillig in Elvatu einliefern lassen. Damit du hier als der große Gönner dastehen kannst, das hat doch noch nicht mal ein Dach. Ja, dafür kann er sich dann einen Mikrokredit aufnehmen. Ich meine, das finanziert er sich selbst. Was dieser Typ von der Post will. Mann, ey. Als wäre Überleben jetzt eine neue Sportart. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich diesen Anruf verpasst. Hotelzimmer. Hotelzimmer von Randolph und Marius. Ich spüre genau deine Blicke. Sie hat mir geschrieben. Wer, deine Tochter? Nein, Martha. Ich habe eine SMS von ihr. Ich habe alles gepackt. Von mir aus kann's losgehen. Ich spüre genau deine Blicke. Sie will mich in der Bar treffen. Sie schreibt, willst du das Reh noch mal sehen? Welches Reh? Das Reh in der Bar. Martha möchte, dass du mit ihr auf die Jagd gehst. Ich spüre genau. Ruf sie später an vom Flughafen. Sie schreibt, das Reh schickt dir Grüße. Es hat gerade angefangen, meine Notizen über Hans aufzufressen. Kannst du kommen und mich retten? Und? Den ganzen Abend hat sie nichts von sich hören lassen. Und jetzt will sie mich auf einmal sehen. Lass die ganze Sache in der Schwebe. Ich spüre. Das wird ein bisschen wehtun, aber auf eine ganz sanfte Weise. Ich spüre. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Du bist okay. Du bist okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Du bist okay. Ich bin okay. Du bist okay. Okay. Okay. Am Flughafen. Die Fluggäste werden am Eingang mit elektronischen Fieberthermometern gescannt. Martha spricht etwas abseits mit Marius. Wie hoch ist die Temperatur? Was weiß ich. Hoch genug, dass er sich nicht zum Check-in traut. Hat er Fieber? Seine Tochter hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Er soll Paracetamol einnehmen, keine Aspirin. Paracetamol ist besser. Damit kriegst du die Temperatur ein bisschen runter, hat Rosling gesagt. Das ist doch Betrug. Marius? Aber seid ihr nicht Betrüger? Ja, ich komme. Warte kurz. Ja? Okay. Er hat sich in dich verliebt. Er braucht dich. Ich spreche übrigens mit Prudence, wenn du weg bist. Dann besuche ich sie mal. Wenn du mit ihr sprichst, bringe ich dich um. Das Thema ist durch. Welches Thema? Dein Thema. Prudence ist nicht mein Thema. Nein, das Thema mit den Überlebenden. Sie haben jetzt in Elva 2 diese bunte Wand mit ihren Fingerabdrücken. Ja? Die Überlebenden arbeiten jetzt in dem Krankenhaus, in dem sie fast gestorben sind und helfen den Patienten. Ja. Dank ihres körpereigenen Schutzes können sie sogar beim Abtransport von Leichen mithelfen. Ja. Ob der Kellner aus der Bar wohl auch dabei war, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Also wenn du uns helfen könntest, das wäre wirklich nett. Er dreht uns noch durch. Sorry, aber ich muss mein Team abholen. Schaut, dass ihr hier wegkommt. Marius, verdammt nochmal, was machst du hier? Am Sicherheitscheck. Diese Frau da vorne, Randolph, ganz ruhig. Siehst du sie? Ich frage, ob diese Fieberpistole da überhaupt funktioniert. Nein, warte bitte. Wir probieren das mal aus. Bitte. Guck, ich gebe dir 20 Dollar. Nein, gib ihr mehr. Gib ihr 100. Gib ihr 200. Es wäre ganz gut, wenn du dich ein bisschen beruhigen könntest. Ja, es gibt dafür einen medizinischen Begriff. P-A-N-E-K. Die alte Frau. Was? Die alte Frau. Die hat mir die Nüsse gegeben. Oh, welche Nüsse jetzt? Diese kleine Tüte mit den Nüssen. Ja. Das waren selbstgebrannte Erdnüsse. Verstehst du das? Die waren infiziert. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo die sind. Du hast die mir gegeben. Ich bin oder? Doch nicht verrückt. Du hast ich mir fütter gegeben. Dich doch nicht mit Nüssen. Siehst du, guck mal. Sie halten dir die Pistole an die Stirn. Ist einfach so, das geht ganz schnell. Hast du dein Paracetamol genommen? Ach du Scheiße. Bitte geh zu ihr. Und gib ihr das Geld. Warte mal. Warte, wir können Martha fragen. Sie haben doch bestimmt eines dieser Thermometer im Wagen. Dann probieren wir das aus. Doch. Nein. Du hast doch keine 37,5. Wusstest du eigentlich, dass die Chinesen diese Pistolen erfunden haben? Das haben die sich einfach so ausgedacht. Das ist chinesische Infrarottechnologie. Total harmlos. Sie hat sich auf die Lippen gebissen. Caroline, als sie gesprungen ist, sie hat sich auf die Lippen gebissen. Sie hatte zerfetzte, blutende Lippen, hat die Therapeutin gesagt. Aber sonst geht es ihr doch gut. Sonst geht es ihr ganz gut. Sie hat sich noch nicht mal was gebrochen. Hast du ein Geschenk für sie dabei? Was? Man bringt doch seiner Tochter irgendwas mit, wenn man in einem fremden Land war. Willst du etwa mich mitbringen? Und dieses junge Mädchen hier auf. Bring mich hier raus. Bitte. Okay? Lass mich mal schauen. Du bringst mich hier raus. Ich versuch mal. Du? Ich versuch das jetzt hier mal auf meine charmante Tour. Okay, komm. Guck mal, die trägt Einweghandschuhe. Die hat ein Lächeln. Das ist doch geradezu überwältigend. Du bringst mich Schaffst du das? Hier raus. Was machst du denn da? Du bist ja ganz kalt. Ich nehme dich in den Arm. Ist alles gut. Ich küsse dich, ich knutsch dich ab. Niemand kommt hier ums Leben. Und schon mal gar nicht du. Wir holen Miriam ins Projekt und du musst einfach eine Pause machen. Wir fangen von ganz vorne an. Guck dir das mal an, wie kalt dieser Mann ist. Du bist ein Eisblock. Und dann machst du hier so einen Aufstand. Du machst mich noch ganz verrückt. Gar nichts hast du. Nichts. Please, excuse me. Can you give me the gun? We need to measure his temperature. I'm doing it myself. No, I'm kidding. He's so afraid because you are so beautiful. No, I'm sure. Wait, don't move. Jetzt beruhig dich. The lady is looking at you. Look, she's looking. Isn't he wonderful? So handsome. He's such a handsome guy, isn't he? No, don't move. Babe. You don't want to be on the motherfucking camera? What the fuck are you looking like that for? Epilog. Tagsüber auf dem Dach des Royal Grand Hotels. Deutlich ist der Lärm der Straße zu hören. No, get up. Seid ihr soweit? Ja? Okay. Eine furchtbare Zeit der Agonie geht jetzt langsam zu Ende. 11.000 Tote hat diese Katastrophe gefordert. Und dieses junge Mädchen hier, auf dem Dach des Royal Grant, im Zentrum von Monrovia, in der Hauptstadt dieses so geschundenen Landes, hat diesen Grauen standgehalten. Prudence steht hier vor uns. Schweigend, ein bisschen verlegen, aber auch voller Tatkraft und voller Zuversicht. Sie könnte einer der Ersten sein, die von dem neuen experimentellen Impfstoff VSVC-Buff profitiert. Aber im Moment hat sie noch ein bisschen Angst und will sich nicht impfen lassen. Kommst du mal ein bisschen näher ran, ja? Willst du mal, können wir die Kamera nicht ein bisschen näher an sie ranfahren lassen? Sie ist nicht leicht zu verstehen. Man muss schon genau hinhören. Sie hat uns erzählt, dass sie ihre Eltern schon vor langer Zeit verloren hat. Und dann ist das auch noch mit ihrem Bruder passiert. Dabei sah es doch am Anfang alles so gut aus. Und mein Gott, wir haben das ja auch gerade erst erfahren. TJ, der immer davon geträumt hat, ein eigenes Krankenhaus zu bauen, der lebt jetzt in dieser Ruine, in einem Haus, in Peace Island und möchte von all dem nichts mehr wissen. Er ist erblindet. Auch wenn das eine Spätfolge der Erkrankung ist, ist das doch umso schmerzlicher, wenn mir vielleicht jemand mal einen Taschentuch geben könnte. Ich habe jetzt dieses Bild vor mir, wie er im Dunkeln seine Hände ausstreckt nach den Menschen, die die Krankheit noch in sich tragen und ohne Hoffnung sind. Du bist die einzige, Prudence, der er vertraut und die er in seine Nähe lässt. Auch während seiner Erkrankung hast du immer mit ihm gesprochen. Er hat deine Stimme am Telefon gehört und das hat ihn am Leben gehalten. Schau mal, ich habe hier ein Telefon. Magst du vielleicht ihn mal hier? Ja, würdest du? Liebling, du hast alle Zeit der Welt. Du musst dich nur ein ganz kleines bisschen beeilen, ja? Baby. Tastaturgeräusche. Peace Island. Hörspiel von Rainer Merkel. Die Rollen und ihre Darsteller. Martha, Antonia Bill. Marius, Raphael Stachowiak. Randolf, Björn Gabriel. Und Michael Weber. Technische Realisation, Manuel Glowczewski und Sebastian Ohm. Regieassistenz, Christine Wegerle. Regie, Detlef Meissner. Dramaturgie, Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.